20 Uhr Pogo Radio, die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier. Wahaha, Fangulo. Auf Sexbombe, Gummischwanzug hab ich alles schon gesehen. Ich lauf den ganzen Tag nur Wasser und ich kann Gott sehen. Erzähl mir nix, denn ich hab alles schon gesehen. Erzähl mir nix, denn ich kann super tolle Sachen. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo-Radio bei Mutterfunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger und wenn heute nicht der, Achtung, jetzt kommt's, der 24.12. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Oder ihr seid hier live bei punkrockesradio.de. Guten Abend hier, die Weihnachtssendung mit Thorsten von Glück umsonst und Kalle von der Band Ernte 77. Hey, how's it going? Guten Abend. Guten Tag. Guten Tag. Und wie geht's euch beiden? Gut. Ihr habt euch ja erst gerade eben vor einer halben Stunde kennengelernt. So ist es. Ich hoffe, ihr werdet... Ja, spielt alle beide in einer Punkrock-Band. Zwar nicht in einer, also jeder in einer. Jeweils, ja. Ja, jeweils. Du spielst, glaube ich, sogar in zwei, ne? Oder? Mindestens, ja. Ich auch. Du auch. Ist aber heutzutage nichts Besonderes mehr. Ja. Ja, und das ist jetzt gut. Gut, ja. Das ist eine bewundernswerte Tatsache. Wir haben gerade eben gehört, ein Lied von Glück umsonst von ihrer nagelneuen Platte. Schöne Grüße von der Hausverwaltung. Und wir hören auch gleich ein absolutes Exklusivstück von Ernte 77. Yeah. Von ihrem nagelneuen Album. Oder ist es eine EP? Das ist eine Demo. Eine Demo ist es nur. Eigentlich ist sie auch gar nicht nagelneu. Nee. Also ja, es ist nagelneu für die Zuhörerinnen und Zuhörer bei punkrockesradio.de oder bei Bermuda-Funk jetzt heute am 24.12., wo ja auch viele Punkrocker vielleicht jetzt gerade heulend zu Hause sitzen, eingekuschelt in ihren Decken und sich ärgern, weil sie dann doch nicht zu den Eltern gegangen sind zum Abendmahl, oder wie das heißt. Zum Puteressen. Genau, oder Würstel mit Sauerkraut oder sowas, oder was man da so alles isst. Genau. Hackbraten. Genau. Fisch. Ja. Wie man in Köln sieht. Oder das große McDonalds-Menü hoch und runter. Ja, spielen wir was von Ernte 77. Das System fickt zurück, heißt das Lied. Wisst ihr eigentlich, was voll schlimm ist? Wenn man ein Erdnussstück im Backenzahn hängen hat. Das ist mir jetzt gerade passiert. Ja. Ja, ich, das was war das letzte machen? Mal, dass ich hier irgendwelche Sachen da auffahre. Ne? Ja, kaltes, aber das letzte Buffet, Mal, das war das Catering, erste Mal, das war das erste Mal, ja. Und dieses Catering steht seit dem ersten Mal noch hier rum. Das stimmt überhaupt nicht. Weil jeder nur zwei Dinger davon frisst, denkt, schmeckt nach Haarlack, damit es neu aussieht. Umfragen haben ergeben, dass Erdnüsse den meisten Leuten schmeckt. Und für die Leute, die nicht Veganer sind, da gibt es sogar noch Käsestangen. Ach so. Ja. Untersuchungen haben auch ergeben, dass Erdnüsse Spuren von Nüssen enthalten können. Mhm. Was vielleicht noch nicht jeder wusste. Ja. Prost. Wieder Prost. Ich glaube, wir müssen gleich mal einen Schnaps trinken. Ja, bitte. Warum denn gleich? Ja. Das muss schon längst passiert sein können, alles. Ja, das können wir machen, ja. Ich habe hier nämlich wunderbare Gläser geschenkt bekommen. Wie man vielleicht in der Sondersendung gehört hat. Die Gläser, die nämlich blinken. Und saubere Gläser, ja, die blinken. Die blinken, ja. Ganz die was passend Besonderes. Zum heutigen Tag. Ist eine LED drin, ne? Also passend richtig, zum heutigen Tag. Richtig weihnachtlich. Wisst ihr, was mir überhaupt auf den Sack geht? Also, wo ich irgendwo, wo ich jede Band irgendwie, wo ich irgendwie jede Band immer für voll nehmen kann, wenn sie meint, sie müssten ein Weihnachtslied machen. Auch wenn es nämlich ironisch gemeint ist, ist es trotzdem ein Weihnachtslied. Das stimmt. Ja. Ich hoffe, ihr habt keine Weihnachtslieder gemacht. Auf noch euren, nicht. Noch nicht. Aber jetzt wäre ja die Ironie, wenn ich trotzdem eins mache. Ja, aber es ist eigentlich, es ist genauso bei Karnevalsliedern. Ne? Also wenn Punkbands Karnevalslieder machen, dann ist es, auch wenn sie es verarschungsmäßig meinen, ist es ja trotzdem also ist es ja trotzdem Karnevalslied. Ist aber nicht so wichtig, weil ich habe das Erdnussstück. Kapierst du das, ich habe das Erdnussstück aus meinem Zahn rausbekommen. Der Thorsten hat nämlich vieles nicht kapiert. Er kapiert auch nicht, warum diese Sendung hier montags live läuft. Obwohl sie erst mittwochs abends um 23 Uhr bis 24 Uhr beim Mutterfunk ausgestrahlt wird. Das ist ja auch alles nicht so einfach. Ja. Beim Zahnarzt lasse ich mir nächstes Mal auch eine Erdnussfüllung setzen, statt Keramik oder Amalgam. Erdnussflips ist härter. Erdnussflipsfüllung ist härter. Besser als Amalgam oder Keramik. Oder Gold. Und billiger. Ja, und baut. Aber es sieht aus wie Gold. Wird auf dem Körper wieder abgebaut. Ist biologisch. Ja. Ja. Biologisch abbaubar. Auf jeden Fall. Wichtig, auch verdaubar sogar. Für den Bestatter ist das von Belang. Das Zahngold. Und ist Natriumglutamat und Hefeextrakt. Immer gesund. Ja, komm, wir spielen was von Glück umsonst von Ihrer nagelneuen Platte. Schöne Grüße von der Hausverwaltung. Ihr habt ja diese Scheibe. Ihr kommt ja eigentlich wirklich, kommt ihr jetzt wirklich aus Köln oder irgendwie? Also es gibt ja Leute, die sagen Glück umsonst, die sind gar keine Kölner, die kommen da irgendwo aus dem Vorland. Wie sieht denn das aus? Ja, weiß ich nicht. Also wann gilt man denn? Also ich weiß es nicht. Also ich bin ja selber irgendwie. Die sind alle in Köln geboren, die anderen zwei. Ja, also wenn man Fisch sagt, ist man Kölner. Ich nicht. Ich nicht. Ich bin in Freschen geboren. Freschen ist, da fährt ein Straßenbahn hin. Das war's. Ah, hier, da gibt's einen Mediamarkt. Die Online-Redaktion hat sich gerade eingeschaltet. Die schaltet sich dann immer ein, wenn hier Scheiße gelabert wird. Also sehr selten eigentlich. Und zwar, nämlich Erdnüsse sind keine Hülsenfrüchte. Erdnüsse sind übrigens Hülsenfrüchte, keine Nüsse. Das weiß ich. Darum ging es aber nur gar Gag. Nicht. Aber ich hatte neulich auch eine Nussmischung, wo tatsächlich drauf stand, kann Spuren von Nüssen enthalten. Obwohl auch Walnüsse und Haselnüsse versprochen waren. Oder sind das auch Hülsenfrüchte? Wohl kaum. Ich weiß nur, dass Erdbeeren eigentlich auch Nüsse sind. Ja, hier lernt man richtig was. Und das an Weihnachten. Das an Weihnachten. Ich finde übrigens die Bad Religion Weihnachts-CD gar nicht so schlecht, muss ich dazu sagen. Was da gerade einer schreibt. Ja. Aber ich mag die Band auch, deswegen bin ich davor belastet. Du magst Bad Religion? Ja, absolut. Also und auch diese tolle Weihnachts-CD. Wie man auf so ein schmales Brett kommt, eine Weihnachts-CD zu machen. Ja, als Gag natürlich. Ja, ey, das ist kein Gag von denen. Das meinen die richtig ernst. Das meinen die nicht ernst, sonst, also. Selbst wenn ernst meinen, ist es doch trotzdem scheißegal, oder? Ja, genau. Ich glaube nicht, dass sich da Christen, also gläubige Christen in der Band befinden. Ja, aber du glaubst gar nicht bei so Ami-Bands, wie viele gläubige Christen da hin und her hoppeln, ne? Ich glaube, bei Bad Religion ist der Sänger gerade dafür bekannt, dass er kritisch mit Religionen umgeht. Und der Gitarrist ist, glaube ich, jüdischer Abstammung. Das aber heißt, er geht, mit er Jesus geht ja zu mit tun. Religion um, also ist er trotzdem. Also er hat ja schon irgendwie Interesse an Religion. Ja gut, aber er ist Biologe von Beruf, hat sogar promoviert in Evolutionsbiologie und in Amerika will das was heißen. Ja, dann macht stimmt, man das auch manchmal als Gegenstatement. Kann man in Amerika sowas überhaupt studieren? Oder? Da hat doch das Leben vor 10.000 Jahren erst begonnen. Es gibt natürlich auch gute Seiten. Ja. Glück umsonst. Die absolute Newcomer-Band hier. Waren erst Seit Jahren. Busfahren Deluxe heißt das Lied. Mhm. Spielen wir jetzt. Mach mal. Auf dem Teppichboden liegt seit gestern Nacht einer von dir. Ich hab es sorgsam auch bewahrt. Zwischen den Mann bescheiden, da wirst du ganz schnell vergessen. Und außerdem ist doch grad Wirtschaftswunder! Gut für mich, ich fahr zur Arbeit mit dem Bus. Keiner sagt mir, wann ich bremsen oder lenken muss. Gut für mich und schlecht für dich, ich fahr zur Arbeit mit dem Bus. Keiner sagt mir, wann ich blinken oder hupen muss. Nächster Halt, Brühl-Nord-Attentat, er hat die Frost abgehauen und die Kinder sind verhungert auf dem Tisch, ein Blatt Papier drauf, steht in Zitalin, es hätte doch was werden können. Wer hat gedacht, dass ihm sowas mal passiert, aber lieber stockbesoffen als desillusioniert. Gut für uns, wir sitzen beide hier im Bus, keiner sagt uns, wann man lachen oder küssen muss. Gut für uns und schlecht für euch, sitzen beide hier im Bus. Keiner sagt uns, wann man essen oder kotzen muss. Gut für uns, wir sitzen beide hier im Bus. Keiner sagt uns, wann man lachen oder küssen muss. Gut für uns und schlecht für euch, wir sitzen beide hier im Bus. Keiner sagt uns, wann man essen oder kotzen muss. Was heißt die denn? Busfahren Deluxe. Ey. Ein Gruß an Richie, der mir diese tollen Gläser geschenkt hat. Sie blinken alle drei wieder, obwohl eins komplett eine Woche lang durchgeblinkt hat, nämlich das Grüne. Und das blinkt jetzt sowieso noch am stärksten. In verschiedenen Farben. Welche Farbe wollt ihr haben? Grün, Rot oder Blau? Ich nehme das, wo am wenigsten drin ist, ja, als Anti-Alkohol. Ja, nämlich Grün, ist da ist am meisten drin. Ja. Hier, trotzdem noch sehr wenig. Das ist ein Schwedenkräuter, auch Bongwasser genannt. Lecker. Das ist doch gar nicht zum Trinken, oder? Doch, das ist so, irgendwelche Lacke abzuwischen oder nein, Hustensaft. Nein. Theologisch abbaubar. Theologisch abbaubar? Theologisch auch, ja. Ich den auch noch. Ja, Kalle, du hast dir irgendwas von deiner eigenen Band gewünscht. Von Anders 77. Hab ich was? Ja, du hast ja gerade gesagt, das könnten wir jetzt spielen. Diese Eitelkeit. Ja. Aber wenn ich schon mal hier bin, warum nicht? Was denn? Was willst du denn hören? Wir haben ein Lied, das heißt Ganz allein in Ennepetal auf der Welt. Ja. Das basiert noch auf einem Zitat einer Lehrerin in unserer Schule. Das ist aber jetzt schon 8 Jahre her, glaube ich. Ja. Aber es hat sich gehalten. Du musst weiter hochscrollen. Ja, ich sehe es gerade, ja. Ich habe jetzt bloß gedacht, Ennepetal, ne? Ist es ein Kaff oder was? Steht doch da. Ennepetal ist ein Kaff. Da ist mir jetzt gerade eingefallen, es wird auch ein anderes Kaff von Glück und sonst irgendwie abgefeiert, nämlich am Ende wohl doch Erftstadt. Das ja, will ja eigentlich Erftstadt ist noch nicht, ne? Das ist noch eine Metropole gegen Ennepetal. Ja. Ja. Obwohl Ennepetal ist EN, Nummernschild. Ennepe-Ruhr-Kreis. Das ist der Bahnhof zwischen Wuppertal und Hagen, wenn du mal durchfährst. Mhm. Aber wer macht das schon? Ja. Sauerland oder was ist das? Erftstadt hat kein eigenes Kennzeichen. Das ist noch zwischen Sauerland und Bergischem Land. Ah. Schwelm, Ennepetal, Gevelsberg, die Ecke, falls dir das was sagt. Das sagt mir jetzt nichts. Aber ich grüße alle Hörerinnen und Hörer aus dieser Gegend. Und aus Erftstadt. Und aus Erftstadt. Erftstadt Kierdorf. Ja. Ennepetal. Churchville. Und aus Bomein, Heim, Roxheim und aus... Nee, die nicht. Ja. Nee? Nee, möchte ich nicht. Nee, okay. Ganz allein in Ennepetal auf der Welt. Yeah! Ich bin in ein Bügelbrett verliebt. würde gerade daran erinnern, ich muss an den Bildungsauftrag denken. Und zwar der Nerdpunk aus dem Online-Redaktionssystem hier, das hier uns zur Verfügung steht, schreibt das. Und da möchte ich zum Thema Süchte noch was beitragen oder beitragen lassen, nämlich vom Kalle, der ja im Mai aufgehört hat zu rauchen. Und er ist jetzt umgestiegen auf Schnupftabak. Ja, das stimmt. Ja. Was heißt umgestiegen? Das habe ich auch parallel immer benutzt. Aber jetzt nur noch das. Und das haut auch rein oder wie oder was? Also jetzt, seit ich nicht mehr rauche, knallt es umso geiler. Also in der Hinsicht kann ich das empfehlen. Weil du also jetzt als Suchtexperte kann ich mich ja äußern und Empfehlungen abgeben, was am geilsten knallt. Ja. Und so eine Gletscherprise kommt schon gut. Kommt natürlich darauf an, wie man es dosiert. Und es gibt es auch umsonst vom Dealer, oder was? Steht da drauf, eine Gratisprobe. Es gibt Gratisproben, ja, das war die blaue Sorte, die ist zum mit Anfixen. Menthol. Ansonsten habe ich regelmäßig die schwarze Sorte, die kann ich nachher auch mal in die Kamera zeigen. Ja. Das ist eigentlich der Klassiker. Aber wenn man jetzt Raucher ist und sowieso schon Überdosis an Nikotin sowieso im Blut hat, dann bringt das jetzt nichts, oder wie? Das bringt was in Gebäuden mit Rauchverbot. Ach so. Das war der ursprüngliche Ansatz, war in der Schule auch was, sich die Zeit zu verschönern. Ja, es gibt ja auch Kautabak, ne? Das habe ich einmal probiert, aber nie wieder. Ja. Es erinnerte mich ein bisschen an Lakritz, was ich auch eklig finde. Aber ich glaube, es ist noch schlimmer als Lakritz. Aber es soll noch geiler knallen. Ja. Thorsten, hast du schon irgendwelche Drogenerfahrungen hinter dir in deinem jungen Leben? Nee. Nee. Ja. Gar nichts. Prost. Will ich auch nicht machen. Nee. Das ist Quatsch. Man macht man sich nur kaputt mit. Genau. Mach das nicht. Bist du nicht mehr du selber. Ja. Eben. Nee, das ist wirklich, das ist scheiße sowas. Selbst hier, wenn die sagen, hier so kiffen und so ist so harmlos, vergiss es. Ist alles scheiße. Auch trinken. Kaffee. Du hast jetzt uns das aufgezwungen, aber es ist eigentlich scheiße. Ja, das war scheiße. Ne? Was trinkst du da eigentlich hier? Ja, wie immer. Grafenwalder Gold. Grafenwalder Gold. Ja. Drunter mache ich es nicht. Die Hipster-Version. Genau, ja. Die Flaschen werden ja extra, die sind ja, wir haben so einen UV-Schutz drin. Weiß damit ich nicht. Bier, ist aber total unpolitisch. Ja, ja. Auch. Ja, weil es ist ein UV-Schutz drin, weil das war nämlich absolut nie möglich, Bier in Glas, also in durchsichtigen Flaschen zu lagern. Ja, das ist so lagern. Quatsch jetzt, weil du hast letztes Mal auch schon irgendwas von Weichmacher erzählt in Bierflaschen drin und ach dann so, kriegt ja man keinen mehr hoch und ist so. Ist da etwa Chemie drin? Nee, da kriegt man keinen mehr hoch, da wird man zeugungsunfähig. Zeugungsunfähig, ja. Was ja besser ist eigentlich als keinen hoch. Ja, das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Stimmt. Ne? Ja. Ja. Und wie sieht es aus? Du machst jetzt schon ein paar Jahre mit den Plastikflaschen. Hast du schon irgendwelche Auswirkungen auf dein Sexualleben? Ja. Ja. Aber möchte nicht drüber reden. Okay. Geht ja auch nichts an. Ja. Ich glaube, es wird Zeit für ein neues Lied. Ja. Für ein Lied von Friedemann Weise. Kennt ihr den eigentlich? Nein. Der ist eigentlich ziemlich berühmt. Ziemlich berühmt? Ja, ziemlich berühmt. Aber komischerweise kennt ihn keine Sau. Obwohl er eigentlich ziemlich berühmt ist. Das ist meistens und so. Der hat jetzt ein neues Lied aufgenommen, das heißt Elefanten. Das möchte ich an dieser Stelle vorstellen. Elefanten sind wahrscheinlich also der macht auch bei YouTube, hat er YouTube hat er Kanal und da macht immer so kleine Filmchen. Jeder hat bei YouTube einen Kanal. Du auch? Nee, ich nicht. Nee, du nicht, ne? Ich erst seit neuestem. Echt? Ja, ja. Habe ich ja vorher vorgestellt. Mal gucken. Dieses alte Video von 1993. Schreibe ich dann Kommentare drunter. Als ich auf der Bühne stand und mich, ach so, Verschwörungstheorie, Theorie, Theoretiker-Videos da. So. Ja, genau. Freund von Ken Jebsen und so. Ja, genau, Ken Jebsen. Ist doch auch ein Radiomoderator. Das scheint ist doch rausgeflogen. Ja. Ken FM. Ken FM. Demnächst Pogo-Radio auf Ken FM. Ja, ich sollte mal ein paar. Ich finde eigentlich, die schönsten Verschwörungstheorien sind ja die, die man selber sich so ausdenkt. Weil er weiß nur, wo man dran ist. Hast du dir eine und wenn die dann so viral werden, also wenn die sich dann so verteilen und man sieht dann den Erfolg dann auch. Also vielleicht sollten wir uns heute Abend noch irgendwie eine richtig tolle Verschwörungstheorie ausdenken. Oder bist du schon schuld an den Chemtrails? Genau, nee, da kann er nicht sein. Er müsste eigentlich um die Chemtrails Bescheid wissen, weil er so hoch wohnt. Im 27. Stock bist du da nämlich total ausgeliefert. Was ist ja immer hier Silber, Jodid, Aluminium, Kacke, was weiß ich. Weil wir sollen doch da alle ausgerottet werden. Ja, ja. Ist aber auch einleuchtend. Ja, ja, deshalb habe ich hier zwei Reptoiden eingeladen. Aus der Hohlerde, die sich um diese Themen genau kümmern. Jetzt Friedemann war. Leider ist aber Dr. Axel Stoll ist gestorben. Wusstet ja ihr das schon? Ja, klar. Das wussten wir ja alle schon lange. Bevor er gestorben ist, haben wir das schon gewusst. Peter Scholl-Latour auch. Ja, das stimmt. Aber der ist wohl. Der hat ja bei der Konferenz mitgemacht, die Top-Konferenz mit Eva Herrmann, Thilo Sarrazin und Peter Scholl-Latour. War der nicht auch bei der AZK? Bei was? Bei der Antizensur-Konferenz ja, von dem Peter Sasek. Zensur ist natürlich oder wie heißt auch der immer wichtig. Ja. Da, wo die dann erzählen, hier, wo Polen Deutschland überfallen hat früher und so, da kommt ja immer so ein. Solche Leute gehören manchmal auch zensiert. Zensur ungenügend. Ja, solange Pogo Radio nicht zensiert wird, dann werde ich mir sagen, wir spielen mal von Friedemann Weise das Lied Elefant. Elefanten. Viel Spaß. Was sind das für Leute, die sagen, dass sie ironisch Fernsehen gucken? Bauer sucht Frau und Schwiegertochter gesucht. Du guckst das nicht ironisch, du guckst das genauso wie RTL will, dass du das guckst. Man kann gar nicht ironisch Fernsehen. Apropos Fernsehen, was sind das für Leute, die im aktuellen Sportstudio sitzen, im Publikum? Erwachsene in Fußballtrikots von Hoffenheim. Was ist da mit der Vorbildfunktion? Apropos Vorbildfunktion. Was sind das für Leute mit Vollbart im Gesicht? Was soll das? Ich verstehe das nicht. Es sind Menschen. Was sind das für Leute, die mit ihrem Hund reden wie mit einem Kind, das sie nicht leiden können? Was sind das für Leute, die mit ihrem Kind reden wie mit einem Hund, den sie hassen? Was sind das für Leute, die bei Facebook ihre eigenen Beiträge liken? Was sind das für Leute, die bei Facebook meine Seite liken und mir dann schreiben, ich hab gerade deine Seite geliked, es wäre schön, wenn du auch meine liken würdest. Wow! Ich hab gerade deine alte gefickt, es wäre schön, wenn du meine fickst nicht. Es sind Menschen, Menschen. Was sind das für Leute, die sagen, die kommen doch nur hierher, um ein besseres Leben zu haben? Warum denn sonst, du Idiot? Nur weil du dich mit deinem scheiß Leben abgefunden hast, heißt das doch noch lange nicht, dass das alle machen müssen. Was sind das für Leute, die Drohnen steuern? Was sind das für Leute, die daneben feuern? Was sind das für Leute, die anderen den Kopf abschlagen? Was sind das für Leute, die das filmen und bei YouTube hochladen? Was sind das für Leute, die das bei YouTube gucken? Was sind das für Leute, die das bei YouTube gucken und sagen, sowas darf man nicht zeigen? Was sind das für Leute, die dann darüber Lieder schreiben? Es sind Menschen. Menschen, es sind Menschen, es sind Menschen, Menschen, Menschen, yeah. Was sind das für Leute, die meine Lieder hören? Was sind das für Leute, die meine Aufnahmen stören? Ja, das war Friedemann Weise. Eine Empfehlung hier aus dem Hause Pogo Radio. Schaut mal seine Videos an. Er hat sehr schöne DIY-Videos, auch zum Thema Urban Gardening. Muss man vielleicht erklären, den Begriff. Ja, das sind so Leute, die irgendwie, auf Verkehrsinseln Blumen pflanzen. Aber guerillamäßig. Guerillamäßig, ja, ist ja nicht erlaubt. Also ja, da kümmert sich ja die Stadt. Das ist dann militant. Reinigung dafür. Oder ironisch. Ja, oder alles beide, ich weiß es nicht. Ja. Kann man ironisch pflanzen? Wenn man es danach nicht mal gießt oder übergießt oder. Ja, einen Kaktus muss man zum Beispiel nicht gießen. Das wäre auch lustig. Ironisch pflanzen. Ja. Stimmt. Kleine Anregung an Leute, die gern Elektro hören. Guck mal, da hat einer geschrieben, coole Kitze. Ach, du war. Nee, Pogobo. Wer ist denn Pogobodo? Pogobodo, das ist ein treuer Zuhörer. Coole Kids sagen Nein zu Drogen. Oder vielleicht ist es auch eine Frau, man weiß es nicht. Ich bin ja ein cooler Kid jetzt, ne? Ja. Gut. Ja. Wieder was geschafft. Coole Kids sagen Nein zu Drogen. Ja, das Prinzip kann ich auch unterschreiben. Im Prinzip ist ja Schnupftabak auch keine Droge. Es ist ein Genussmittel. Ja, es steht auch keine Warnung drauf, ne? Steht nirgendwo drauf, dass man es nicht nehmen soll, oder? Doch, ja, klar. Natürlich, groß, deutlich. Aber es steht eine andere. Dieses Tabakerzeugnis kann ihre Gesundheit schädigen und macht abhängig. Ja, im Prinzip nichts Negatives, oder? Ja. Das klingt schon mal vielversprechend. Das ist eher sowas wie ein Marketing-Slogan. Ja, vielleicht. Ich würde sagen, wir trinken jetzt hier noch von dem leckeren Schnaps. Und währenddessen hören wir ein Lied von einer Band, die heißt Alte Sau, hast du gemeint, ne? Wird gut dazu passen, oder was? Nee, ich hätte hier noch einen Klassiker aus Italien, um hier ein bisschen Sonne in diese dunkle Sendung reinzubringen. Das an ist, Weihnachten? Ja, warte mal, wo habe ich es denn hingeschoben? So, hier. Da. Ja, das war jetzt wohl das musikalischste Lied heute Abend mit La Genga del Fil di Ferro. Eine Band, die ich vorne nie gehört habe. Passo Carabile. Ja. Rifiuti. Prosciutto e Funghi. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Giro Immobile. Ja, der Thorsten, ihr habt ja euer CD, habt ja eine Release-Party gehabt in, wo war's? Bernkastel Kues, Kues, ja. Kues. Ja, Kues. Ich war ja auch schon in Bernkastel-Kues und habe erzählt bekommen, das heißt, genauso wie Troisdorf heißt nicht Troisdorf, sondern Troisdorf, ne? Ja. Oder wo der Anna herkommt, da oder dieses... Soest. Soest, ja, genau. Heißt dann Soest oder was? Soest. Ja, ja, genau, genau. Und Bernkastel-Kues heißt es dann. Da habt ihr gespielt und habt eure Einweihungsparty gemacht. Ja. Wie war's? Einweihungsparty. Release-Party von eurer CD. Kommunions. Es war wie immer an der Mosel wunderschön. Ja, an der Mosel ist es sowieso wunderschön. Ist immer, ne? Geil da. Ist geil. Ja. Ja. Also, ihr habt auch so schöne Autobahnraststätten. Das stimmt, ja. Die Autobahnraststätten sind auch genauso wunderschön wie alles andere. Du kriegst immer. Das verbindet man eigentlich primär mit der Mosel. Ja. Das ist auch. Ja, das gibt's nicht irgendwie, dass du da nichts zu trinken bekommst, keinen Pennplatz oder so. Das ist überhaupt nicht dran zu denken. Ja, so viele Grünflächen. Da muss man sich gar keine Gedanken machen. Man kommt hin, es ist für alles gesorgt. Hinfahren. Und wir haben sogar eine CD verkauft. Auf der Release-Party von der. Ja. Ja, geil. Und die Leute sind dermaßen abgegangen. Also die wir mitgebracht hatten, die wir dann ins Publikum gestellt haben. Eine Kaufquote von 50%. Ja, und dann die eine CD, die habt ihr dann verkauft. Könnt ihr denn jetzt hier mal vielleicht grüßen oder so? Oder denjenigen? Oder? Ich habe leider seinen Namen vergessen. Der Typ halt mit dem CD-Brenner. Habt ihr den wenigstens abgezogen? Hat er wenigstens was dafür bezahlt? Er hat bezahlt, er hat 10 Euro bezahlt. Das ist auf jeden Fall gut angelegt, oder nicht? Das ist auf jeden Fall jeden Cent wert, ja. Guck mal, da schreibt einer was über Ken Jebsen da im Chat. Ja. Apropos Ken Jebsen vorhin, Punkt, der selbst ernannte Vorreiter für Meinungsfreiheit, vergleicht ja gerade die Antilopengang. Bitte langsamer tippen. Weil die Uber ihn singen, mehr so Rap und tolles Lied, wo sie Knochenfabrik zitieren. Ja, da müssen wir aufpassen, dass jetzt da eine Knochenfabrik nicht noch irgendwie in irgendwelche Verschwörungstheorien mit einverwoben werden. Ne, Antilopengänge sind ja dagegen. Von Ken Goebbels. Jebsen. So, wir machen jetzt weiter mit einem Lied von Glück umsonst, das heißt Opium Baby. Das passt ja auch mal wieder, ne? Ja, aber das ist natürlich nicht so gemeint. Das ist Quatsch. Ich habe da wirklich ein Problem mit meiner Maus, ne? Du kannst auch eine neue Maus, ne? Das hat nichts mit Drogen zu tun, überhaupt nicht. Nee, es ist der Hammer. Du klickst bloß ein Lied an, das habe ich jetzt schon seit einer Weile, dieses Problem. Das ist wirklich zum Kotzen, ne? Und sowas an Heiligabend. Ja, das ist ein Heiligabend. Am Geburtstag unseres heiligen Messias. Ich brauche wirklich eine neue Maus, glaube ich. Festivalbesucher. Ja, das habe ich jetzt gemerkt, das warst du, das war nicht das Lied. Wir können dir vielleicht eine neue Maus zu Weihnachten schenken. Ich klicke jetzt mal hier an, einfach nur ein Klick und ich hoffe, das Lied geht nicht gleich los. Ich möchte es jetzt hier in dieser Playlist einfach mal hochschieben. Also einmal klicken, Achtung. Ah, es hat funktioniert. Jetzt hoch. Ja, es hat auch funktioniert. Du warst auch derjenige, der mir eben das mit Computer, Internet und alles mögliche erklären wollte. Ja, aber ne? Ich kann dir nicht erklären, wie man eine Maus repariert. Nee, die brauchen wir nicht reparieren, die schmeißen wir aus dem Fenster und dann kaufen wir sich eine neue. Das ist, glaube ich, so weit muss es wohl kommen, ne? Aber spielen wir Glück umsonst. Hauptsache ein Apple-Rechner und dann zu geizig für eine Apple-Maus. Nee, die war einfach nur verdreckt, die musste ich dann austauschen. Apple-Mäuse verdrecken, die sind nicht gut durchdacht. Die sind früher, wo da noch die Kugeln drin waren, dass die verdreckt. Heutzutage ist das nur eine billige Ausrede. Nee, die hat noch so eine kleine Kugel oben, so eine 0,5 mm große Kugel. Ja, so eine oben. Libelle, damit man erkennen kann, ob der Schreibtisch gerade steht. Ja, da hat sich der Steve Jobs was bei gedacht. Bevor er gestorben ist. Ich hab dich einfach ausgedacht, letzte Nacht, wann denn sonst? Wahrscheinlich hab ich zu viel Cranberries gehört. Was die Dolores da so trällert, find ich immer ganz pläsierlich. Und ich könnte beinahe schwören, dass hier irgendwas nach dir riecht. Ich hab dir Blumen mitgebracht, du hast Salat daraus gemacht. Eigentlich ekelhaft, aber dir ist mir das egal. Und trotz alledem bleibt doch ein gewisser Beigeschmack. Ich war mit Peter Scholl am Ur in Nepal kegeln und was essen, das war gar nicht mal so schlecht. Trotzdem sind wir wieder hier, der Peter raucht sein Opium und ich trink literweise rum. Da fällt mir plötzlich auf, das Kopfkissen riecht immer noch nach dir. Was, ihr Musiker wieder, was habt ihr zu reden? In Buchstaben. Das war Musiktheorie jetzt. Was denn? Weiß ich nicht. Ja, sag doch mal. Es gibt da Leute, die... Nee, die, es ging gerade darum, dass das... sag's doch selbst. Welche Akkordfolgen sehr häufig verwendet werden. Genau. Ah, welche denn? Zum Beispiel die E-Moll-C-G-D-Akkordfolge, die man gerade auch am Anfang hören konnte. Die kann ich. Aber auch in unserem Lied, was vorhin vorkam. Aber auch, glaube ich, auf jeder Punkplatte ist mindestens ein Lied drauf, das diese Akkordfolge enthält. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Bei Pesco sogar noch nicht mehr. Nicht nur Punkplatten, ne? Also ist ja überall so. Mittlerweile, aber das war nicht immer so. Das ist, glaube ich, ein Trend der letzten 5 bis 10 Jahre. Nee, meinst du, nee, also das ist ja auch in sämtlichen Volksmusiken. Nicht, also, da gibt es aber sehr wenige Lieder in Moll, muss ich sagen. Popmusik ist es ja genauso verheizt worden. Also. Ja gut, aber die konkrete Akkordfolge... Gibt es eigentlich noch Akkorde, die noch keiner benutzt hat? Also einfach so unentdecktes Land müsste eigentlich geben, oder? Nö. Im Prinzip kann man ja jede beliebigen Töne kombinieren und einen Akkord daraus machen. Warum macht's keiner? Machen doch genug. Ja? Ja. Ja. Du hörst nur zu wenig. Was? Dein Spektrum ist einfach zu klein. Ach so. Mein Spektrum ist zu klein. Ja, hallo. Ich habe jetzt. Was ist denn jetzt los? Jetzt hat jemand. Irgend bei euch ist ein Handy an. Das hört man hier bei mir am Mikrofon. Irgendjemand kriegt hier einen Anruf rein. Sollen wir es mal aufnehmen? Komm, geh mal dran. Was war's denn? Das kannst du meine Mutter sein. Es passiert nichts. Es kann ja sein, dass der ab und zu meine Meldung, dass er noch da ist. Wahrscheinlich. So, jetzt habe ich die original Apple-Maus hier an einem Computer. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ansonsten muss ich den ganzen Computer wegschmeißen. Und schon wird das Wetter plötzlich schöner. Ja. Die Sonne kommt wieder raus. Ja. Heute an Heiligabend. Sie bewegt sich etwas langsamer als die andere, aber egal. Der Schnee ist schon geschmolzen. Ja. Was wollen wir spielen? Schimmert jetzt. Wir haben jetzt Glück umsonst, haben wir jetzt schon gespielt. Hatten wir doch gerade. Jetzt wird man eigentlich Ante 77 wieder spielen, oder? Klempner oder Christ? Ja. Das passt ja eigentlich hier heute, am 24.12. Ja, kannst diese du weihnachtliche spielen. Sendung. Ja. Oder finde ich es nicht so gut? Doch. Also, würdest du lieber was anderes wünschen von deiner Band? Nö. Du bist ja nicht nur da einfaches Bandmitglied, sondern auch Bandleader, oder? Ich bin gegen solche Hierarchien. Ja, das sagt jeder, der Bandleader ist. Ist ja logisch. Ja gut, jeder kokettiert ja auch damit, dass seine aber Band deine, eh scheiße ist. Aber deine Meinung ist primär, oder? Also die hat Priorität. Ja, also wie Hans Krankl schon sagte, wir müssen gewinnen, alles andere ist primär. Und ich denke, damit ist alles gesagt. Genau. Wenn man das einmal Paroli laufen lässt, dann kommt man zu dem Schluss... Ich war seit langem wieder im Kino und habe einen tollen Film gesehen, der heißt Im Keller von Ulrich Seidel. Sehr zu empfehlen. Geht es um Natascha Kampusch? Ja, es spielt in Österreich. Also die das Parallelen sagt schon sind, alles. Die Parallelen ja. sind vorhanden, ja. Ja, da gibt es ja nicht nur die Natascha Kampusch in Österreich, ne? Die ja, den Keller. Fritzel. Ja, da gibt's in Österreich gibt es sehr viele Leute, die im Keller wohnen. Ja, auf jeden Fall ist es halt ein Film über Österreich und ihre Bewohner, die in Kellern sich ihre Individualität ausleben. 1,5 Millionen, aber die Dunkelziffer, Dunkelziffer Keller. Die ist ja bekannt, die ist ne? Noch, nee, die ist, ja. nicht, die ist noch viel höher. Ach so. Na, das finde ich nicht gerecht, so Sorgen. Ja. Das müssen wir nicht sagen. Vielleicht... Ihr Piefke sagt sowas. Aber es funktioniert. Mit der original Apple Maus funktioniert es wieder, die Lieder herumzuschieben. Ne? Also, Ante 77, Klempner oder Christ? Achso, das will ich gar nicht spielen. Doch. Doch? Okay. Klar. Ich spiele es. Beziehungsweise. Ja. Guck mal, diskutieren wir noch neue, drüber. Naja, neue Akkorde klingen in der Regel kacke, steht da. Wir diskutieren noch drüber, ob wir das Lied spielen, während es läuft. Sind da neue Akkorde bei? Und dann kannst du ja nur Kacke klingen. Ist in E-Dur, aber da kommt tatsächlich E-Dur, Cis-Moll, A-H. Also das ist eine Abwandlung halt in einer anderen Tonart, das C-A-Moll-F-G. Nee, das ist genauso kommt typisch. Direkt am Anfang. Also bitte nochmal jetzt genau zuhören, denn hier kann man noch was lernen bei diesem Lied. Was ist denn eigentlich mit deiner Blitzkarriere gewesen jetzt dabei, Suja Retz als Schlagzeuger? Die Schlagzeugerkarriere war sehr schnell beendet. Aber die Gitarrenkarriere, die ging bis letzten Spätsommer. Ach, du hast Gitarre gespielt? Ja. Ach so, okay, Entschuldigung. Ich habe mich schlecht vorbereitet auf die Sendung. Ja, das macht ja auch nichts. Ja. Ich bin ja Wir sollten, Instrument. Genau, wir sollten auf jeden Fall noch einen Schnaps trinken während dem Lied von Ernest 77, Klempner oder Christ. Ja, und bitte genau aufpassen, ich werde hinterher Fragen dazu stellen. Von ihrem nagelneuen Demo, Der Geruch Kölns. Ich gehe erstmal pinkeln. Notizen machen, schadet auch nicht. Ja, heute, der 24.12., vielen bekannt auch als Weihnachten. Heilige Abend. Heiligabend, nicht Heilig Weihnachten. Abend. Weihnachten ist ein Tag später. Ehrlich? Ja. Dumbass. Ja. Du bist ja aus der Kirche ausgetreten. Wie sollst du das nur aber wissen? Die Geschenke kriegt man noch am 24., oder? Oder am 1. Ja, das machen aber... Weihnachtstag. Kriege ich immer überwiesen am letzten November. So, hier gibt es einen weihnachtlichen Schnappes. Ja, ich hab schon, vielen Dank. Ja. Es war sehr köstlich. Ja. Ich kommentiere das gerade. Beide schütten sich den Trank in die Kehle. Lecker. Klingen leicht heiser, ekelhaft, bevor sie ins Mikrofon schwimmen. Immer noch ekelhaft. Du musst den gesundlichen Aspekt... Sei nicht so traurig, du hast ihn doch nicht selber gebraut, oder? Ich habe den selber angesetzt. Da ist noch Methyl drin. Da ist Alkohol drin, auf jeden Fall. Das ist einfach nur Wodka mit Odol gemischt. Kein Wodka, das ist Doppelkorn. Anders schmeckt das nicht. Ja, Doppelkorn. Ja, oder mit Mucosolvan. Spasmo-Mucosolvan, ne? Wenn, dann wollen wir es auch komplett richtig haben. Ja, Fis-Moll Major 7 ist natürlich durchaus ein Akkord mit Daseinsberechtigung. Also man muss da schon mal aufklärend vorgehen. Es kommen ja solche Akkorde auch häufig bei Punkbands dadurch zustande, dass der Bass einen Grundton vorgibt und die Gitarre was anderes spielt. Und in der Kombination ergibt sich dann so etwas wie ein Major 7 Akkord. Insofern sehe ich da durchaus eine Daseinsberechtigung. Gibt es das wirklich oder was? Ja, K-Dur ist aber besser. Das ist natürlich Firlefanz. Also, nee, war Quatsch. So, nein, man sollte das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Das ist Quatsch. Ja. Also Punk sollte man sowieso nur machen, wenn man auch Noten lesen kann, finde ich. Und wenn man genügenden Ernst mitbringt. Ja, also. Genügend Ernst, auch eine Prise Spaß. Also wenn man eine Musikrichtung sucht, wo einfach jeder Musik machen kann, dann sollte man Elektro machen. Wenn man da schreibt einer X-Moll. X-Moll gibt's aber nicht. Magic Music Maker. Mhm. Vielleicht hat er das X aber nur als Variable genommen. Sag mal, kann man einsetzen, was man will. Ich kenne nur X-Mal Deutschland. Ja, war meine auch, Band. Ja. Ja, war eine Band, ne? Aber die werden Klugscheißer von der Harmonielehre. Lehre, aber so leer ist das doch gar nicht, wie das ist. Die Harmonievolle in unserem Fall. Mann, Mann, Mann. Klugscheißer schreibt man mit scharfem S. Nee, Nee, das stimmt. Stimmt. Ja, genau. Das EI ist ein Diphthong. Schreibt man mit dem Rucksack S. Dreierles S auch. Also. Und Accente Grave auf dem vorletzten. So viel Bildung muss sein als Punk. Haben wir eigentlich schon Zeit des Holz gespielt? Letztes Jahr, glaube ich. Letztes Mal. Ja, ehrlich, letztes Jahr haben wir es schon gespielt. Dann spielen wir es jetzt nimmer. Also, die Leute sollen sich ja nicht langweilen, ne? Ich würde mal sagen, Glück umsonst haben wir auf ihre Platte, die hier vor mir liegt, auf ihre CD, 17 Lieder draufgebracht. 17 Stück. 17 Stück. Ich muss schon sagen, das ist unglaublich. Ja, Nebula 5. Ich habe gedacht, das Label hat sich aufgelöst. Ist mir scheißegal. Insolvenz verfahren und alles Mögliche. Und die haben dann irgendwie Kilopreise dann verlangt für ihre CDs, die sie noch irgendwie unterm Bett liegen haben, gehabt haben. Vielleicht war es auch ein Missverständnis. Ja. Aber die kamen dann später noch raus oder wie? Hat die der Insolvenzverwalter dann irgendwie rausgebracht? Der hat das bezahlt, ja. Ja, und der wollte dann irgendwie gucken, ob man da vielleicht noch irgendwie die Schulden wieder irgendwie rauskriegt. Der hat sich einfach gedacht, das ist so eine Hitscheibe. Ja. Da wird der so viel Kohle mitmachen. Ey, da werden Leute gegrüßt. Ich werde sogar auch gegrüßt, geil. Sogar du. Sogar ich. Und dabei sind ja gar nicht so viele Leute drauf, die gegrüßt werden. Ne? Ja, nur die, an die ich mich namentlich erinnern konnte. Die Leute, wo ich schon mal in der Wohnung die noch war. Mit dir reden, ja. Ja. Noch. Ja. Noch mit mir. Ja. Kann ich auch jemanden vielleicht grüßen? Vielleicht bist du bei der nächsten Pressung nicht mehr dabei, wer weiß. Ja, ja, der Mike Schnaps wird auch gegrüßt. Ja, ne? Natürlich. Ja, wer denn sonst? Und der Lux Mike Schnaps von Autobot, der wird auch gegrüßt. Ja, der wird auch gegrüßt, ja. Alles Leute, die ich sogar kenne. Ja. Wahnsinn. Kann ich auch jemanden grüßen? Ja, du kannst auch jemanden grüßen. Ich grüße. Ja, aber in der nächsten Pressung. Ja, in der nächsten Pressung, ja. Dann sagst du, was wir noch reinschreiben sollen. Du kannst hier aufschreiben. Nein, im Radio möchte ich jemanden grüßen. Nein, auf der CD grüßt man Leute, nicht im Radio. Im ja, Radio guck mal die ganzen Gastmusiker, die dabei sind. Das ist ja noch, unglaublich. Ihr habt einfach das Textheft gespart, ne? Ja, wofür dann auch? Ja, wozu auch? Man versteht ja. Also wenn man versteht alles. Ja. Wo bleibt denn dann der Mehrwert zum Download? Ja. Ja, ist egal. Das ist einfach nur, damit man was in der Hand hat. Der Kollege hat auch mitgespielt, sehe ich gerade. Und der Daddy Memphis hat auch gesungen. Ein herrliches Lied. Aha. Ihr habt da sozusagen das, was ihr selber nicht konntet, habt ihr dann irgendwie Gastmusiker eingekauft. Richtig. Das ist clever. Wie würdest du es denn sonst machen? Ja. Festivalbesucher. Guck mal, hier steht, ist das so ein Barré-Griff, bei dem die Saiten alle leer angeschlagen werden? Der Satz ist auf jeden Fall mal grammatikalisch und auch rechtschreibungstechnisch richtig. Das kommt darauf an, wie man die Gitarre gestimmt hat. Ja. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich glaube, Barré schreibt man mit einem Accent aigu. Bitte korrigieren. Ich glaube, das kann man vielleicht eindeutschen und dann stimmt akut. Es so. Ne? Aber Saiten ist richtig geschrieben, angeschlagen ist richtig geschrieben, leer ist auch richtig. Ja, also alle Fehler, die man also machen kann, hat er vermieden. Und da muss ich im Pogo-Bodo einfach mal sagen, hier bestanden, ja. Sehr gut. Wir machen jetzt ein Lied von Glück umsonst. Er ist Lateiner. Er ist Italiener. Er ist Lateinamerikaner vielleicht. Nee, Italiener. Italiener. Wenn er Lateiner ist, ist er auch Italiener. Sita cuisses philosophus mansissis. Vielleicht ist er auch, wenn er von sich sagt, er ist Lateiner, dann ist er so Geschichtsrevisionist oder so. Quod licet Jovi non olet. So wie die Aluhüte. So, da sind wir wieder bei Ken Jebsen. Sind wir wieder bei deinem Freund Ken Jebsen, ne? Nein, ach, ja. Ist doch kein Aluhut. Jürgen Elsässer. Ich hab grad, der Else. Ich war Hermann. Ich musste ja vorher. War ja nicht alles schlecht. Und Xavier Naidoo natürlich. Ich frag mich eins, ne? Bei Glück umsonst. Dieser Weg führt über die Autobahn. Dieses Lied, ne? September bis April. Ja, du hast es falsch abgeschrieben. Nein, du hast es abgeschrieben. Ja, du weißt doch, was gemeint ist. Jetzt mach doch nicht so eine Show. Wir haben den Rechtschreibfehler nicht gesehen, weil wir haben nämlich den Thorsten gesagt, er soll seine eigene CD, soll er selber die Texte reinschreiben. Und er hat es irgendwie trotzdem, obwohl wir drüber geguckt haben, haben wir diesen Fehler nicht gefunden. So, was spielen wir jetzt noch? Wir müssen jetzt noch Lieder spielen. Wir sind ja eine Musiksendung. Wir können Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Wir können, der nächste Song heißt Fick dich, haben wir den jetzt schon gespielt oder nicht? War das die Coverversion? Das ist die Coverversion. Achso, den spielen wir nicht. Nee, scheiße. Der macht weg. Ja, mach weg. Ja, ja. Mano. Ja, komm, wir machen jetzt irgendwie. Kurva. Wir haben jetzt Glück umsonst gespielt. Ernte 77, ja, jetzt können wir wieder Glück umsonst spielen. Jedes Mal Theater, wie sieht es damit aus? Ja, mach doch mal das schön. Ja. springe ins Gehege, wenn ich zoome, dann mach doch mal ein Foto von mir. Ich zieh mich danach raus und bewerfe dich mit Scheiße, gute Sache, aber du willst lieber eher Menschen sehen. Ich bin jetzt schon länger hier, hab aufgehört zu rauchen, bei uns gibt es kein Fernseher und ich denk nicht mal ans Saufen. Alles, was mir fehlt, ist die Killemall und du, aber ich komm drüber weg, es ist wie die Time at the Zoo. Ich nehm Anlauf und ich springe ins Gehege, wenn ich drüben bin, dann mach doch mal ein Foto von mir. Ich zieh mich danach raus und bewerfe dich mit Scheiße, gute Sache, aber du willst lieber ein Männchen sehen. Eine Kritik an der Seite, ne, von dem Kalle, von der Band Ernte 77, an den Thorsten von der Band Glück umsonst, wo wir das Lied jetzt gerade gehört haben. Du behauptest, das wären so Riffs von... Das Intro war ja wohl von den Thomann Soundbeispielen auf der Internetseite geklaut. Wenn man Metal eingibt. Achso, wie diese Gitarre klingen könnte. Ja, genau. So kannst du anklicken, ne? Ja, kann man anklicken. Da kann man wählen zwischen Metal, Rock, Jazz und Funk. Das ist aber eine geile Idee, einfach mal diese Soundschnipsel halt zu nehmen und da ein Lied rauszubasteln. Das habt ihr echt gut gemacht. Haben wir auch, aber ich find's scheiße, dass er's sagt. Ja, das ist eigentlich... Also ist nur eigentlich, weil er's weiß, muss er ja direkt nicht das allen Leuten erzählen. Ein richtiger... In zehntausenden Zuhörern ein hier. Ein richtiger Whistleblower hier. Hättet ihr mal nicht die Harley Benton Beispiele gehört. So ein bisschen Fame-Verstärker hätte schon sein können. Ja. Aber du Transistor mit einer Röhre. Ja. Nee, ohne Verstärker, nur mit so einem Ding da hier, wo. Ja, direkt am Line-In vom Rechner angeschlossen. Genau, genau. Der Rest ist doch egal. Also, ich habe jetzt gesehen, ne, in dieser Online-Redaktion, ne, da ist einer, der heißt Kmao, der hat sich jetzt gerade eben als Rassist entpuppt. Weil er sich über meinen Dialekt lustig macht. Über deinen? Ja. Er hat nicht gesagt, wessen Dialekt. Ja, es kann nur meiner sein, weil ihr habt ja keinen. Ja, das will ich jetzt mal aber bezweifeln, ne? Also, Rassisten befinden sich auch in unseren Reihen. Da darf man gar nicht weggucken, sondern Augen auf. Ich gucke auch gerade rechts von mir. Ja, rechts ist links. Nee. Rechts von mir. Nur weil ich was gegen Ken Jebsen gesagt habe. Siehste, du bist genau schon so, wie heißt das? Weiß ich nicht, ist egal. Ja. Ich bin Russlandfeind. Du bist Russlandfeind, genau. Das kann man nicht immer gut sehen bei Zeit.de. Nein, das heißt so. Putin-Versteher. Nee, bei Zeit.de. Immer wenn was Kritisches kommt gegen Verschwörungstheoretiker, heißt es, ihr Russlandhasser. Erzähl doch mal was aus eurem Leben, nicht das, was ihr irgendwo im Internet gelesen habt. Da passiert ja nichts. Das ist ja mein Leben. Internet. So. Internet, Verschwörungstheorien. Fußball. Ja, das war's dann. Ja. Oh je, das ist traurig. Und natürlich an der Uni, ne? Du willst mal auf die Straße gehen, hier in die Fußgängerzone, ne? Irgendwie hier gucken, was geht. Mülltonne in die Schaufel. Ja, genau. Wenn man die Webcam capturen würde, hätte man schon fast ein Video. Ja, lass die doch schreiben, das da. Ist Puh. Die da unten. Ja, dann mach das doch. Puh ist ja auch so wie... Vielleicht mal selber DIY aktiv werden. Hast du Puh gemacht? Ja, echte Punker, in die Hose geschissen. Po lese ich da. Echte Punker müssen aktiv werden bei sowas und Rechtschreibungen beherrschen. Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir machen langsam Schluss mit unserer Weihnachtsshow hier. Der 24. war heute. Genau. 24.12. Für viele bekannt als der ultimative Heiligabend. Genau, jetzt musste Mami so lange warten mit der Bescherung. Der Thorsten war da und hat von meinem leckeren Schnaps getrunken. Du hast mal probiert. Deshalb blinkt auch dein Glas nicht mehr. Die zwei Gläser blinken wahrscheinlich wieder noch eine Woche lang. Aber ich finde es klasse, ne? Da sind nämlich Batterien drin und die halten ewig. Und wenn die auslaufen, hat man noch. Dann hat man noch Schnaps mit Schuss. Ja, genau. Ja, ist aber Quecksilber. Kann man sich dann toll leer auf den Tisch stellen. Wodka, wenn du die mal wieder voll machen würdest. Wodka-Kuh mit Quecksilbereinlage. Ja, die Leute eben mit der Web, also die die Möglichkeit haben, uns zu sehen live in der Webcam, die sehen auch diese Gläser blinken. Arm dran. Ja. Nichts Besseres zu tun an Heiligabend. Ja. Geht mal unter den Baum gucken. Vielleicht ist für euch ein kleines Stück Holzspielzeug darunter. Ein Schaukelpferdchen. Oder eine elektrische Eisenbahn. Ein Holzklotz. Nein, keine elektrische. Kann man sich schön was draus schnitzen. Ja, also ja. Man kann sich da ein Kanu draus schnitzen. Könnte froh sein, dass ein Stück Brot drunter liegt. Jetzt hören wir eine Gitarre. Jetzt hören wir was Besinnliches. Am Schluss ein besinnliches Lied. Ein besinnliches Lied einer russischen Band. Ich bin ja Russland-Fan. Aber du bist doch aus der Kirche ausgetreten, oder? Du bist Russland-Fan. Wieso feierst du dann überhaupt noch Weihnachten? Bist du auch für Xavier Naidu und und die Reichsdeutschen. Das war wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 24.12. ist, war oder sein wird, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast waren heute Abend der Kalle von der Band Ernte 77. Yeah. Und ich. Und du. Ich. Er. Hui. Der Thorsten. Ja. Mit TH oder ohne? Mit. Natürlich. Mit TH. The Thorsten von Glück umsonst. Und jetzt hören wir ein schönes Lied von The Riots. Eine Band aus dem Herzen Russlands, nämlich aus Moskau. Und viel Spaß mit dem Lied The Time for the Truth. Das Herz schlägt links. Truth heißt das. Truth. Viel Spaß. Tschüss.